draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, ich hab eiskalte Füße. Ich hätte bald gar nicht kommen können, weil ich sollte im Werbefernsehen auftreten. Ich muss immer sagen, Wolle, Wolle von glücklichen Schafen. Bäh. Um extra neuen Anfang gezogen. Der ist prima, oberprima, Abitur hat der. Der ist Indantren. Das ist das Beste, was das gibt, Indantren. Kann ich von zwei Seiten gebrauchen, Indantren. Wenn er außen dreckig ist, kann ich Indantren. Steht hier dran. Und meine Mutter, die hat immer gesagt, meine Mutter, die war auf Eisen, auf Draht, auf Aluminium, IG Metall. Oh, Halbschwester vom Brenner. Die hat immer gesagt, lass doch nichts in den Schuhen stehen. Wir hatten immer Holzschuhe an. Und ich konnte ja unter den Füßen nichts vertragen. Ich war so juckig an den Schochen. Also mich juckten die Gehwarzen. Unten drunter, ja, es war. Wenn ich unten drunter am Jucken, da musste ich immer lachen. Dann kamen mir die Tränen. Wenn ich die Tränen kam, ich konnte das Nässe nicht mehr vertragen. Also, nee, dann sagt sie mir noch, ich hätte krumme Beine. Ich habe Modelle da mit meinen Beinen für Schuppendeil. Nee, für die krumme Möbel. Ja. Da sagt sie immer noch, wir Männer brauchen keine Beine. Ich sag, wieso? Sagt sie, wir werden zur Welt gebracht, zur Taufe gehoben, zur Schule geführt, zum Kommiss gezogen, zum Standesamt geschleift, zu Grabe getragen. Wir brauchen keine Beine. Nee, dann wollte ich ja Dichter werden, aber die Muse hatte mich als Kind nicht geküsst, der hat mich besäbert. Hätte mich. Später wurde ich Dichter, ein Gedicht. Wer reitet zu spät durch Nacht und Gewitter? Es ist Frau Schmitz mit ihrem Bitter. Wo will sie hin mit dem Kinde? Zum Arzt, dem quälen die Wind. Ich meine, man muss ja aufpassen. Nee, ein anderes Gedicht. Humus an die Freude. Hymn. Freude, schöner Gott auf Funke. Tochter im Delirium. Da war ein Hippie-Mädchen, die war besoffen. Ja. Im Delisium. Nee, man muss, passen auf, ein anderes Gedicht. Wer sein Licht stellt unterm Scheffel, das ist bestimmt ein dummer Büffel. Du, wer sein Licht stellt unter die Matratze, Sonnenlicht ist für die Katze. Denn diesem Menschen sah ich Barsch, du verbrennst dir damit der Ansicht. Ich kann doch hinstellen, wo wir sind. Ja, wie ein Freund von mir, das war nie ein Licht. Dann hat er geheiratet, dann ist er im Licht ausgegangen. Also der Freund von mir, der hat jetzt gebaut, der hat jetzt so ein Bungalow. Nee, ein Bungalow, so eine Wohlstandsbaracke hat er. So ein geducktes Haus, ja, so ein verputzter Maulwurfshügel, so ein Knubbel im Gelände. Das siehst du kaum, das Haus, ja, das schämt sich, das ist doch nicht bezahlt. Dann hat er in dem Haus, hat er noch nicht mal eine Heizung drin. Ich sag, warum hast du keine Heizung drin? Sagt er, nein, sagt er, hat er ein Zimmer vermietet an einen feurigen Spanier, der soll die Bude warm halten. Also, da könnte ich mir ja Nassauer nehmen, ab und zu mal zu duschen. Also, ja, wenn man das so bedenkt, aber ich sag immer wieder, mein Vater war kein Wandersmann, der schwenkt doch keinen Hut, der ging nur an der Theke ran, das tät dem besser. Was wurde er oft besoffen? Oh. Sehen Sie, mein Onkel, der sagte just zu mir, ja, ich glaube, es war just, ja, just war es. Mein Onkel, der ist früher Augustus, dem haben sie den Schmerz gestrichen, das Au, der ist nur noch Justus. Der sagte just zu mir, wenn Steine reden könnten, müsste der im Bundestag in der Jalle sitzen haben. So eine Radau und Bing hätte der am Ball. Mein Onkel, der hat sechs Schweine und meine Tante. Meine Tante züchtigt die Tiere. Meine Tante die Muttersau. Meine Tante vertritt die Muttersau. Das Schwein ist nicht mehr unter den Weilenden. Das kaputt gegangen, das Werk. Das kam so, pass auf. Der Metzger stand an der Ecke, der hat das Messer in der Hand, der stand günstig. Die Sau lief in die Kurve ungünstig, die ist dem Rhein gelaufen. Das war ein Harakiri-Schwein. Ja. Jetzt haben wir die Hälfte von dem Schwein, haben wir eine Tiefkühltruhe und die andere Hälfte haben wir im Däupen, in der Tonne. Ja? Wir haben Salz drauf getan, wir machen die Sau jetzt scharf. Aber. Ja. Die ist aber gut zu den kleinen Schweinchen. Die kriegen 3,5 Tage wenig, aber 3,5 Tage, da leben die wie ein Großfürst, ne? Wie so ein Graf von Amsberg. Pass auf, der hat doch Glück gehabt. 100 Jahre lang Prinzessin und erst einmal ein Prinz, der hat das gewusst. Der hat in Neckar, Sulm, bei NSU am Fließband gearbeitet, der wusste, wie ein Prinz hergestellt wurde. Ja. Hätte nur Pech gehabt, dass die Firma Borchwart nicht mehr besteht, sonst wüsst wie ein Isabella gemacht wird. Sehen Sie, wie der große landwirtschaftliche Philosoph und Heimatdichter Edmund Hirschkreis, Nee, Rehwinkel, wie komme ich auf Hirsche, ich Ochse, Mensch. Der Rehwinkel, der hat immer gesagt, dem Ochsen, der da drischet, soll man nicht das Maul... Ich meine, es gibt ja Rindviecher, die sind zu dumm zum Fressen. Deswegen heißt sie auch Rindvieh. Wie manches Rindvieh geht später nachher in diplomatischen Dienst. Als Geheimnisträger, als Aktentasche, voll Rindleder. Ja, der Rehwinkel ist auch dafür, dass die Bauern den Milchpfennig kriegen, damit die Kühe über die Durststrecke kommen. Ich bin dagegen. Die Kühe müssen Durst haben. Wenn sie Durst haben, haben sie eine lange Zunge. Und wenn sie eine lange Zunge... Die kostet 16 Mark, so ein Stückchen. Ich esse gerne Zunge, besonders die Besoffenen in Madeira. Oh. Zunge ist ganz was Feines. Man muss nur wissen, wo sie geleckt hat. Aber... Ja, sehen Sie, wie der Götz vom Berlichingen, der Halbbruder vom Lucullus, der Feinschmecker. Der hat doch damals dem Kaiser gesagt, er könnte rüberkommen, er wollte ihm auch, aber der hatte keine Zeit, der Sissi war krank. Oder war es denn ein anderer Kaiser? Auf jeden Fall war es so irgendeiner. Es gab so viele, da kam es auf den einen Medien nicht an. Wir sehen, Sie kennen doch Götz von Berlichingen, das ist doch von dem Johann, wer heißt denn noch? Nicht der, der Diener, Johann Wolfgang von Frankfurt aus der Goethestadt. Der hat das Ding gemacht. Und nicht nur Zunge essen sie heute. Heute essen sie alles Mögliche. Heute essen die Leute Heuschrecken, geröstet, geröstete Ameisen, Froschschenkel, Kiebitzeier, Schnecken, Muscheln, Austern. Wenn man dann alle hört, was die Leute heute essen, man kommt sich vor wie ein Kammerjäger, wie ein Tapetenförster. Ja. Die zum Beispiel, die Amerikaner, die essen zum Beispiel Schlangen. Die Indianer, wenn die eine Schlange sehen, kriegen die schon ein Klappern. Sind ja Klapperschlangen. Nur Arbeit haben sie mal mit dieser, wie heißt die eine Schlange? Die Brillenschlange. Da haben sie Arbeit mit. Warum? Die kriegen die Gestelle immer so schlecht durch den Hals. Ja. Also ich möchte keine Schlange. Kennen Sie auch einen Unterschied zwischen einer Autoschlange und einer richtigen Schlange? Bei der Autoschlange ist das Arschloch vorne. Also, wenn man so bedenkt, ich meine, entschuldigen Sie das harte Wort Schlange. Das ist immer so rausgerutscht. Die Tiere sind so glitschig. Ich meine, wenn man so bedenkt, mit dem ganzen, mit dem Essen. Ich kenne was von der Esserei. Ich bin damals auf einem Passagierschruf. Nee, Passagiersche. So ein Leute-Rumfahrdampfer war ich. Da bin ich gefahren als Stier, als Stau, als Stu. Ich habe gekellnert an Oberdeck. Ich musste die Leute zum Lundchen-Lindchen. Nee, zum Ländchen-Lönch. Was haben die gefressen? Oder? Nee, also, nee, also wenn ich dran denke, das kalte Buffet wird mir jetzt noch heiß. Ich musste immer da, ja, bedienen an Oberdeck, als Stuart. Stuart heißt das. Nicht zu verwechseln mit der Maria Stuart, die war ja einen Kopf kleiner als ich. Ja, die Frau mir richtig leid, die war zum Schluss kopflos. Die kennen Sie doch, die schottische Mary. Oh. Die hat immer so kariert gesprochen. Deswegen haben die Schotten immer noch das Karo im Rock. Ja, die heißen McPierce, McDonald, McDouble. Das sind die Goldschmiede. Nee, also, die Maria Stuart ist von Schiller. Nicht von dem Jätzchen, der eine. Der Schiller und der Goethe, die hat eine Dichterei, Abdichterei. So ein Geschäft, der Laden läuft heute noch. Oh. Die hat das doch gemacht mit dem Wilhelm Tell. Da haben sie eine Apple-Geschichte. Die wollen Apfelmus machen, vor sie geteilt. Das ist auch nichts geworden. Warum? Es musste Cox Orange sein. Boskopf war zu gewöhnlich. Der jetzige Schiller ist ja der andere, das ist ja der Carlos, Don Carlos Schiller, der Erfinder vom Riffifi. Ne, Mifrifi ist auch so ein Räuberstück. Pass auf, Sie kennen doch den Schiller, den TSS-Fahrer, den Talsohle-Sauser. Ja, man hört nur immer Sohle, Sohle, Sohle. Ist das nun Solo für Onkel oder für Schiller? Das muss man ja wissen. Immer rein in eine Sohle, raus in eine Sohle, rein in eine Sohle, raus. Aber wenn man sind auf der Brandsohle. Dann laufen sie im Außen, ist da auch noch ein Loch im Bauch. Du kriegst so schnell keinen neuen. Da sprach der Schiller zum Strauß, wie kommen wir aus der Sohle raus? Ich hab, sprach Strauß, ich reiß es aus dem Feuer. Wir machen jetzt in Mehrwertsteuer. Jetzt haben wir den Stress. Das gibt ein Theater. Jetzt geht das los. 4% runter, 5% drauf, 3% runter, 6% drauf. Am 1. Juni eins mehr, durch 2, mal 3. Muss ich mir einen leihen. Macht Müller wie viel? Wie ganz Deutschland wird ein Volk von Mathematikern. Nee, von Mathematikern. Jetzt musst du rechnen können, ja. Da musst du aufpassen, wie ein Freund von mir, der passt auf, der steht sogar nachts im Nachthemd, passt er auf, dann hat der noch so ein billiges Nachthemd an, wie heißt das so, ohne Postpolierung, ohne Bördel, kein Saum drauf. Ja, so ein Figaros Hochzeit-Nachthemd ist das. Ja, aus Säumelänger nicht geliebte Seele, hat der drauf. Ja, es war so ein Mozart-Plagen, da steht der nachts im Nachthemd, ich sage, und auf einmal klopft er dich, ich sage, im Nachthemd, nee, sie hat eine Tür. Ich sag, wieso hast du eine Tür im Nachthemd? Also, vor einigen Tagen sehe ich ihn durch die Gegend schleichen. Er ging gekräumt daher, er schautete sich um, er lugte zurück, er blickte zurück im Zorn. Nicht von Herrn von Osborne. Also, ich sehe, was heißt das? Er hätte einen Verunkel am Achtersteven. Am Heck, also hier an der linken Stoßstangenseite. Der hatte einen Verunkel, das war Son Otto. Der hat es mir gezeigt, so aus wie der Fujiyama im Abendlied, aber schön. Oh. einmalig, diese Übergänge und die Farbenpracht. Wunderbar. Die hat's mir gezeigt vom Spiegel. Ich hab's zweimal gesehen. Ja, einmal in der Aufzeichnung, einmal live. Aber ja. Die hat er noch mit Fußball gespielt, haben sie ihn für getreten. Er hat gedacht, immer wäre Silvester gewesen, weil er Sternchen gesehen hat, von Schmerzen und Pein. Ja, hat immer Post nur Ja geschrien, er sollte Tor schreien. Nee, ich sag, du brauchst doch nicht so kommen, daher laufen, immer nach hinten gucken. Doch, hätte der Arzt hat ihm gesagt, er soll das Verunkel im Auge behalten. Das hätte ein Freund von mir viel besser gekonnt. Der ist so schäl, wenn der weint, im laufenden Tränen über den Rücken. Ja, so einen richtigen Hausfrauenblick. Links nach der Wäsche, rechts nach der Klammer. So. Nee, man muss halt aufpassen. Sehen Sie, mit der Mehrwertsteuer. Wir hatten übrigens an Bord einen Steuermann, der war überhaupt nichts mehr wert. Der Kerl hätte hier soffen. Der soff zum Schluss Petroleum, Rohöl. Der kam uns vor wie eine liebende Ölraffinerie. Wir haben jeden Morgen gesagt, moin, Esso. Nee. Wenn der eine Nase bohrte, stieß der auf Öl. An manchen Stellen kam der auf Erdgas. Oh. Der hatte einen Bruder, der war damals nach Amerika ausgewandert. Der lief darüber, zu Fuß, über England, Schottland, Shetland, Pony, die ganze Strecke darauf. Ja. Hat sie noch so ein kleines Tier mitgenommen aus Deutschland, so ein Wölfchen. Oh, ne, hat sie ja gelaufen. Pass auf, nun kam der. Ja, es war. Die hat in Amerika so einen Job gehabt, da in dem berühmten Zuchthaus, die Nähmaschinenfabrik. Wie heißt er nochmal? Pfaff, pfaff, sing, sing heißt das Ding. Die bauen ja keine Nähmaschinen, müssen Tüten immer lecken. Eine Abteilung spielt so eine andere Runde. So, ja. Da war der Wärter. Jeden Morgen musste kontrollieren, ob es noch alle im Zuchthaus waren. In der Zelle. Erste Klappe auf, reingeguckt, hätte geschlafen. Jawohl. Stuhlgang heute. Wie? Weich. Bums zu. Wollen uns alle wissen. Zweite hätte geschlafen. Jawohl. Stuhlgang heute. Wie? Hart. Bums zu. Wenn dritte hätte geschlafen. Jawohl. Stuhlgang morgen. Wie? Elektrisch. Also wenn. Über die Angabe von den Amerikanern. Ich hörte, wie so ein Amerikaner sagte zu uns, bei uns in Amerika sind die Flugzeuge so schnell, wenn sie fliegen, man kann sie kaum noch sehen, nur noch etwas hören. Ich sage, das ist noch gar nichts. Komm, bei uns in Deutschland hin, wenn da einer einen fliegen, das kannst du überhaupt nicht mehr hören, nur noch riechen. Also ich bin dann damals gefahren, sind mit dem Schiff, ich bin eigentlich, ich kenne so ein schottisches Schiff, bin ich gefahren, das kannst du auf See sofort erkennen, da fliegen keine Möwen hinterher. Ja, die werfen nichts aus dem Bord, die Tiere wollen ja auch leben. Sie kennen doch die Möwen, die Hitchcock-Vögel. Im zweiten Fernsehen waren sie da drin, haben sie die Türen durchgefressen. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jetzt weiß ich, warum die Hitchcock-Vögel heißen. Wenn einer noch zu bist und denkt, sei nix, kommt einer angeflohen, dann geht er auf einmal hinten. Hitch, hast du hier einen Cock? Nee, das sind wir gefahren nach den Fressinseln. Nee, kulinarischen, kanarischen Inseln, wo die gelbsuchtkranken Möschen alle rumfliegen. Die tun mal leid, die Tiere. Die haben alle Leberschäden, die müssen nach Mergentheim. Ja, die kennen sie doch, die mausgelbe Zwitscher, die chinesischen Möschen. Und unser Steuermann wollte sie in Zahn ziehen lassen, hätte der Zahnarzt, das mache ich mit Lachgas. Der hat um Gottes Willen, ich bin in Trauer. Oh, und der hat wieder einen Bruder, der ist in Deutschland Student beim SDS. Das heißt ja wieder, sie demonstrieren sofort, nehmen die Tabletten, LSD, lauwarm, sau dumm, steht extra drauf. Wenn die eine Tablette nehmen, sind die im Rauschzustand, sind die ballaballa, gehen die Wände hoch, können die zurück, die haben ja keine Treppenleiter. Oh. Nee, da wohnen die alle in einem Zimmer. Das war kommunal. Deine Frau ist meine Frau. Och, das ist was los. Die haben so ein Dreiecksverhältnis. Hat ja der Pythagoras berechnet. Sie kennen doch den Pythagoras. Es gab doch zwei große Mathematiker in Griechenland. Das war der Pythagoras, der hat das Dreieck berechnet. Und der Konstantin, der hat die Kurve gekratzt. Jetzt will er noch nach Deutschland kommen. Nur weil sie so schön immer singen, Anne-Marie, wenn wir am Rhein marschieren. Ja. Da geht er wohl Fußlappen. Vielleicht fängt er noch Werbefernsehen an. Da kam schon letztens einer raus und sagte, ja, wenn schon Toilettenpapier, dann Cisco Jeno. Von zwei Seiten zu gebrauchen, Erfolg liegt klar auf der Hand. Ja, aber wer hat heute noch Erfolg? Der Einzige, der noch Erfolg hat, ist doch der Bundespräsident. Ja, man hat doch nur noch immer Ärger. Ich muss auch laufen zum Gericht. Ich kann mich ja selbst nicht vertreten. Das macht wieder ein Freund von mir. Wir waren zusammen auf der höheren Hilfe. Wir schulden uns hilfreich höher. Mein Freund ist später Rechtsanwalt geworden, der hatte Mittelgebirge studiert. Nee, Jura. Der hatte bloß als Rechtsanwalt einen Sprachfehler. Wenn der sprach, ich sag, Karl-Heinz, wie geht's dir? Und sagte mir, ich sag, hast du den Sprachfehler immer noch? Ja, sagt er, wie kriegst du denn überhaupt taub mal ab, weg, ab, weißt du, du hast meiner ab, letzten ab, Verteidigungsabtreter, hat sogar der Staatsanwalt, Da hat der Staatsanwalt gelacht. Ich sag, dann geh doch mal nach einem Internisten, Chirurgisten, Skalpierer, Metzger, Innenrumrohr, Schneider, Operateur. Der sagt, ob kennst du einen, ob der da mal helfen kann, ob der mir nicht den Pump, da, ob der hier, ob der, ob der, ob der, ob der, ob der, ob der, ob der. So, geh doch mal nach dem Dr. Busch in der Müllerstraße. Das ist der, der prima. Ich sag, ja, der geht hin, klopft an. Herein, moin, Herbst, moin, Herbst. Sagt der Doktor, was ist denn mit Ihnen los? Herr Doktor, mein Freund, Herr Lauterbach, der schickt mich her. Können Sie mir gleich mal abtreffen, dann bin ich der Pump, der der. Sagt der Doktor, das ist ja ein dolles Ding. Ich dachte erst, sie wäre eine Ente gewesen. Herr Doktor, können Sie mal abtreffen oder ob nicht? Sagt der, wissen Sie was? Ich mache Ihnen mal einen Schnitt in die Oberlippe. Setze eine Flöte ein, haben Sie mal einen anderen Ton. Herr Doktor, da ist eine Idee. Tun Sie mir da mal eine Flöte. Also still, ich vereise Ihnen die Oberlippe. Der vereist die Oberlippe, macht einen Schnitt drin, setzt die Flöte ein von denen und sagt, na, wie fühlen Sie sich dann jetzt? Och, Herr Doktor, abseits. Herr Doktor, was kostet die Flötenoperation? Sagt der Doktor, 80 Mark. Herr Doktor, ich überweise Ihnen das Geld auf die Rhein-Durchfallbank, Rhein-Ruhr. Herr Doktor, alles Gute. 14 Tage drauf kommt er wieder, klopft an. Herein, Moinel. Na, sagt der Doktor, wie geht's Ihnen an? Herr Doktor, die Flöte muss er, die muss raus, mir laufen sämtliche Hunde nach. Ja, sagt der Doktor, dann haben Sie doch den alten Ton wieder wie früher. Lieber einen alten Ton als die blödsinnige Flöte. Letztens hätte mich bald ein Hund getreten, der hatte schon das Bein gehoben. Meinetwegen, halten Sie still. Der macht einen Schnitt in der Oberlippe, nimmt die Flöte raus von denen und sagt, na, jetzt sind Sie der Alte wieder wie früher. Gott sei Herr Doktor, den Ton hier, den lassen wir, der ist anständig. Ja, man hat doch immer nur Ärger im Leben. Sehen Sie zum Beispiel bei uns zu Hause in der Landwirtschaft, wir sind immer besoffen. Bei uns in der Landwirtschaft, wir haben immer viel Spaß gehabt. Zum Beispiel, wer ist denn das ganze moderne Schuld heute mit der Landwirtschaft? Das ist doch nur der Amerikaner, der hat das alle eingeführt. Der hat die LMA gegründet. Nee, das ist Limburg. Nee, die MLF, die Multilaterinen. Der Atomschiss hat er doch gemacht. Ja, nee, die haben ja letztes Jahr... Die Bauern zum Beispiel, die Bauern, denen wird doch nur geholfen. Jetzt, den Bauern, ist doch wahr. Der hat doch ewig das Theater. Wie ich da von meiner Landwirtschaft aus. Die haben mir letztens sogar vom Rathaus, das Beamtensilo, der städtische Sterbekasseverein. Die haben in einen eingebrieften Schriebrief geschrauben. Die haben mich benachrichtigt, die Leute. Da stand drin, ich sollte mir den Giebel abreißen lassen. Der hätte Putin nur angesetzt. Nee, Piet, der wäre zu alt geworden. Der steht wohl über der Straße. Bei uns ist Verkehr auf der Straße. Da Jusch ist rauf und Jürg ist runter. Das ist die reinste Jusch-Jürg-Straße. Das ist eine doppelte Einbahnstraße. Da weißt du nicht rüberzukommen. Ich sah letzten Freund auf der anderen Seite. Ich sag, wie kommst du rüber bei dem Verkehr? Ich bin nicht rüber, bin auf dieser Seite geboren. Also ich bin zum Rathaus hin. Ich hatte eine Geruchswut einmal, eine Stinkwut. Es roch noch im Vorzimmer. Ja, ich komme da rein, steht da einer. Ich dachte, es wäre ein Stabsarzt gewesen, weil der musterte mich mal so von links nach rechts. Oder von rechts nach links. Lass mich nicht lügen. Ja, meine Mutter, die hat immer gesagt, Lügen haben kurze Beine. Mir kam der schon so bekannt vor. Der sah so abgelaufen aus. Da fiel mir ein, ich war mit dem Bentomiss gewesen. Das war immer ein Ärger. Ach, ich hatte nur mehr Ärger. Aber ich sah immer wieder, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber zwei Schwalben, die haben den ganzen Giebel versaut zu Hause. Ja, bei uns zu Hause in der Landwirtschaft, wir haben auch einen Hengst. Keinen richtigen, einen falschen, einen Stuten, einen Semmel. Nee. Ein Rippen, unser Hengst hat mich gestoßen. Der hat mich hier im Steiß gestößert, hier. Nee, er stüstete mich im Steiß, der hat mich da gedrückt, hier. Seitdem habe ich eine Stinkwut auf Pferde, ich beiße nur noch Pferdefleisch. Ich habe schon so viel Pferdefleisch gegessen, ich könnte sechsspännig fahren. Bei uns in der Landwirtschaft, wir haben zu Hause 8 Schweine. Ich bin der Größte von den Kindern. Ich hab Glück gehabt, ich hab Glück. Jedes vierte Kind ist ein Chinese, ich war Dritte. Ein zweiter hatte ich den Gelbsohn Schlitzer und lag im Tibet rum. Ich kann sogar ein bisschen Chinesisch. Währungsreform heißt auf Chinesisch Ming Xing Sin Futsch. Schuhenlei heißt Bumm mir ein Palatsche. Das ist ganz einfach Chinesisch. Zang heißt Mutter, Zang, Zang, Großmutter, Schwiegermutter, Kneifzange. Zu mir, sagen Sie mal, ich hätte es im Jäger, im Jachtsack. Wieso nicht selbst gesehen? Wie meine Frau. Meine Frau ist eine geizige Hipfe. Das ist eine gierige Geist. Das muss eine schottische Ziege gewesen sein. Die gibt mir keinen Pfennig her. Aber eins macht sie ja. Die setzt sich überall durch. Die hat sich überall... Wir haben die ganze Polstermöbel kaputt. Wir haben keine Diäten mehr drauf. Keine Bezüge. Kein Kotelett. Kein Mietlett. Kein Inlet. Nur noch Matratzenfedern. Und dann sagt sie immer noch, sie wäre eine Sportkanone. Sie wäre bei der Olympiamannschaft gewesen. Ich habe keine Ringe auf der Brust gesehen. Ich hätte die Hand immer vorne für eine Ringe am Hemd. Wo hat sie die Ringe gehabt? Hinten, das waren Abdrücke von einem Matratzenfehler. Und die ist so mager, die ist mager. Die hat vorne nichts, hinten nichts, das ist eine Einbahnstraße. Die ist so mager, mein Vater sagt, und bei der Auferstehung des Fleisches kann die liegen bleiben. Ja, wo habe ich die damals kennengelernt? Die hab ich doch kennengelernt in so einem Nicht-Club. Nee, in so einer dunklen Wirtschaft. Da waren sie gerade Tassen am Strippen. Die Strippen am Tisch. Nee, die warfen die Kleider weg, die Leute. Die ließen ihre Füllen hallen. Ihre Hüllen, die waren black. Da war sie eine Negerin, die war black. Links vor mir saß einer, der hatte eine Glatze. Und die leuchtete so schön. Und die Kapelle spielte mit dem Mond von Wanne Eickel. Der war so ärgerlich. Er sagt, er wäre aus Gelsenkirchen. Ich sag zu meinem Freund, guck mal, was der eine schöne Glatze hat. Sagt, das ist keine Glatze, das ist Stripp, die ist auf höchster Ebene. Jetzt habe ich mit meiner Frau getanzt. Sie war ja noch nicht meine Frau. Ich hatte sie auf Schnaps genommen, auf Korn, auf Doppelkorn. Jetzt haben wir getanzt, so moderner, wie heißt der nochmal? Gulli Hulli, Galli Halli, Galli Gulli. So ein Abflussrohr, so ein Senklochtanz. Da sagt die doch zu mir, sie wäre in der Blüte ihrer Jugend. Wie ich die morgens bei Licht gesehen habe, da muss der Nachtfrost drin geschlagen sein. Die ließ die Blüten hängen, also die, ja. Die hatte nur noch Ranzen und Filten. Nee, Falten und Ranzen. Ich glaube, die war Vertreterin für Fallboote. Hab ich gleiches am Morgen voll in Klepper. Ich hab sie doch geheiratet, ich hab in der Schlimmer, kannst du nicht reinfallen. Aber die kann Geld ausgeben, die gibt Geld aus, was sie noch gar nicht hat. Mit dieser Veranlagung könnt ihr in der Regierung sitzen. Ja, die geben da auch Geld aus und haben es noch gar nicht. Mein Schwager hat zu mir gesagt, kauf keine Feber-Aktien, ist gefährlich. Ich sag, wieso? Sagt er, das steht doch schon in dem Wort drin, VEBA. Vorsicht, ein beschissenes Angebot. Und mein Schwager, der ist auf Draht, der ist auf Maschendraht, der heißt auch Zaun. Mein Schwager, der ist bei der Post, der verkauft Freimarken, er sieht doch immer aus wie geleckt. Sag, letztens wäre er da gewesen, wollte eine Freimarke haben für 10 Pfennig. Ich sag, tradieren Sie bitte den Preis aus, es soll ein Geschenk sein. Mit dem Team ging im Kino, haben wir so einen tollen Kriminalfilm gesehen. Wie heißt der nochmal, wo der Hauptdarsteller den Durchfall hatte? James Bond. Ja. Der war in anderthalb Stunden 7-mal auf 0-0. Jetzt weiß ich auch, warum der den Goldfinger hatte. Nee, ich habe einen Schwiegervaters Onkel. Das ist ein älterer Herr, der ist 89, der strotzt vor Krankheit. Der schreibt hier seine Memorien, so Verzählstücke, schreibt er auch. Das Buch heißt Rienne ne plü, nichts geht mehr. Bei dem Alter, wissen Sie, der hat jetzt... Ja. Der hat jetzt eine meine Schwesterei, nee, eine Schwiene mit eine Schwester, die hat dicke Ferken. Der kriegt die Schweine, wenn sie ganz klein sind. Das sind Anfängerschweine, die sind so klein. Die wissen noch gar nicht, dass sie ein Schwein sind. So klein können die kein Deutsch verstehen. Da werden sie größer. Da werden es Läuferschweine, so Teenagerferken. Ja, diese Anfängerschweine und die Läuferschweine, die macht er alle zur Sau. Und ihr wisst, was ein Stück passiert ist. Ich bin einmal mit meiner Frau nach Frankfurt gefahren. Da hat er doch so ein Pech gehabt. An dem Tag hat ihn hier eine Lippe, eine Wespe gestochen. So eine asoziale Biene. Ja, Eine Biene, wenn die einmal sticht, verliert das ganze Hinterteil. Jetzt ist er kaputt. Eine Wespe, die kann immer. Jetzt hatte der... Ja. Der hatte so eine Beule, der konnte nur so sprechen. Er hat gesagt, Hilde, ich nehme einen Speisewaren, tu ein bisschen Alkohol dran. Der hatte schon 10 siamesische Schnäpse getrunken, so doppelt. So doppelt. Zwillinge, der kann sie ja nicht trennen, so pötter, ja. Der war schon so in Stimmung, kommt der Schaffner, sagt, hören Sie mal, haben Sie Abteil 64? Ja, warum? Da muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihre Frau hat die Toilettentür mit der Waggontür verwechselt, die ist rausgefallen. Sagte ich, gerade jetzt, wo ich nicht lachen kann. Meine Frau kommt aus derselben Familie. Letztens war ich mit ihr in so ein Skigeschäft. Schuhgeschäft für Fußbekleidung. Ja, auch die Frau, die hätte Z-Latschen, Quadratlatschen, Latschen hoch zwei, wo die hintritt, wächst kein Gras mehr. Wir haben nur Lehm ums Haus. Was hat die noch mal für eine Größe? Ich glaube, nur Lovea. 46, super Dinger. Ja. Die wollte Kreuz mit zwei haben, 36. Die hatte schon 40 Paar Schuhe probiert. Die Verkäuferin lag in Essig, die war sauber. Auf einmal wollte sie, jetzt passen sie. Sagt die Verkäuferin, jetzt stehen sie im Karton. Den habe ich letztens ein Mädchen kennengelernt. Die war nett, das war eine Stiadösse. Eine Stuadüse. Die kellnerte im Fliegen. Das gibt tolle Berufe. Meinem Freund, seine Braut, die heißt Minna, die ist bei einem Grafen im Schützengraben, in Stellung. Also, das ist kein richtiger Graf. Das ist so ein französischer Graf, so ein Marquise. Der hat den Rollladen immer runter. So ein richtiger Marquise, Rollladengraf. Sie ist ja auch keine Gräfin, sie ist eine Freifrau. Die ist immer frei, die läuft so rum. Die ist jetzt noch in Cortina di Ampuzzi. In Cortina di Amcazzi. Die glitscht in den Bergen rum. So. In Absalomlauf. Im Slalomlauf. Die hat Schiss. Schieß. Die hat links ein Brett und rechts ein Brett. Der Alter, eins vom Kopf, Mann. Der Graf hat einen Kopf wie eine Fernsehreklame. Der hat so eine Nase, so ein Zinken, so ein Otto, so eine Zwiebel hat er. Der hat so einen Riecher, der hat eine Volkswagen-Nase. Er läuft und läuft und läuft. Ohren hat der. Der muss bei der Horchabteilung gewesen sein oder im Werbefernsehen. Solche Dinge hat er, solche Ohren. Tetravitol, der segensreiche Löffel. Aber der hat eine eigene Jagd. Und auf der Jagd ist er immer am Meckern. Sagt immer, das Brot schmeckt aber nach Eisen. Ich sag, vielleicht hat einer die Flint ins Korn gebracht. Der war letztens so am Jagdfest, war der so blau, der wollte nur noch Kaviar haben. Wir haben ja keinen mehr gehabt, haben so eine Büchse mit Schrot gegeben. Der sieht aus wie Kaviar, die kleinen Bleikügelchen. Hat der nicht gemerkt, aber wir. Der hat sich einmal gebückt, hat einen Hund erschossen. Immer so ein Ärger. Sind Sie zum Beispiel bei uns im Dorf auf der einen Seite, da wohnt das Fräulein Pferdebacke, die heißt eigentlich Rosswänge, die ist beim Film, die Schauspielerin, die ist tüchtig. Die hatten am ersten Film den ersten Preis gemacht, die haben einen Oscar gekriegt, der ist 2 Jahre, der läuft schon. Ja, wie am ersten Tag, die hätte er den Fernsehen gekriegt, weil der Kleine hat ein 59er Bild, der hat so eine Röhre, der hat Mattscheibe. Der hatte Zeilen verstellt, hier hat er so eine kleine Beule, so eine Knubbel, ich glaube Zusatzgerät für das zweite Programm. Durch den Oscar ist in eine andere Steuergruppe gekommen. Die kann den absetzen. Das sind Werbungskosten. Ja. Die kann den absetzen. Der Vater hat sie auch. Der ist weg. Der Bruder muss Fußballspieler sein. Der ist laufen im Strafraum, im Kittchen. Der sitzt, der Bruder. Die sind böse am Klingeln. Also, dem haben sie letztens die Haare geschnitten. Der hatte eine Pliete. Der hat kein Homie. Haben sie den ganzen Kopf mit Phosphor eingerieben? Hat der nicht gewusst, bei Flutlicht spielt? Die haben gedacht, das wäre der Ball. Der sah aus. Die sind dem alle nachgelaufen. Der hatte links 3 Elfmeter. Rechts ein Abseits. So, die ganzen Zähne sind im Eimer. Und der hatte so schöne Zähne, ich hab's auf den Hand gehabt. Der hat keinen Zahn mehr, kein Stück. Der spricht nur noch auf der Felge. So. Muss jetzt wieder neue Speichen einziehen lassen. Der will mich mir für doll verschleißen, das kann ich doch selber. Ich war der Schleusteste in der Schule. Ich war der am allergeschleusteste. Mein Freund war Döver. Oh. Der hatte eine weiche Birne, der hatte lieber einen Apfel gehabt. Der wusste noch nicht mal 1933, warum der Einstein nach Amerika gegangen worden war. Ich sag, jetzt ist er weg. Er sagt, wer? Ich sag, der Einstein. Sagt er, wer ist das dann? Ich sag, du kennst den Professor einständig? Das ist doch der Erfinder der drumherum, du bist kaputt, sag ich. Der Erfinder der Relativitätstheorie. Sagt er, was ist das dann? Ich sag, pass auf, das ist ganz einfach. Was du nicht hast und dir nicht hat und hatet dann und tutet dann, das ist das dann. Ich sag, verstehst du das? Sagt er, nee. Ich sag, pass auf, ganz einfach. Wenn ich meinen Finger nehme, stecken bei dir in die Nase. Hast du den Finger in der Nase und ich hab den Finger in der Nase. Bloß ich stehe mich relativ besser. Sagt er, wen? Deswegen ist der Einstein nach Amerika gegangen. Also, mit dem war ich noch bei der Bundeswehr. Wie wir schon ankamen, sagt der Spieß, der wird doch schwer geschliffen. Ich sag, wir nicht, wir kommen von Solingen, wir sind scharf genug. Und immer das komische Essen, aber ihr habt da. Morgens haben wir Zunge in Pigas, in Aspik, in der Röntgenbrühe. Mit der Zunge in Madeira, in der anderen saugt. Abends haben wir die Zunge im Hals raushängen, an zu Yacht und Hängeohren. Mein Freund sagt, er macht nicht gerne Zunge. Was andere im Maul gehabt haben, isst er lieber Eier. Und unser Zugführer sollte ein Leutnant gewesen sein. Ich glaube, das war ein Fähnrich. Der hatte immer so eine Fahne. Der hat immer lauter gemacht. Wofür ist die Bundeswehr da? Also die Bundeswehr ist dafür da, eine Grenze den Feind so lange aufzuhalten, bis das Militär kommt. Haben wir Schaber bei der Offizier. Ein Freund musste in der Küche helfen, Kartoffelsalat machen. Er hat sich vertan. Der hat Rhinocerosöl drin getan. Nee, Rizinusöl. Das war eine Nacht wie ein Cap Canaveral. Oh. Jeden Moment ein Satellit. Hey. Die ganze Nacht am Strohsack. Morgens läuft er mit dem Missy über den Kasernhof. Sag, wo willst du hin, seht ihr, du Blödmann, dumme Frau, Betten machen? Seit der Zeit hat er den Tick weg, der hat immer was Neues. Kommt an, sagt er, kennst du den de Gaulle? Ich sag, was ist das dann? Sie ist der Präsident von Frankreich. Ich sag, wo weißt du das? Sind ich hier jeden Abend auf die Volkshochschule. Gestern kommt an, sagt er, kennst du die Straße von Calais? Ich sag, wieso, sind Frostaufbrüche drin? Nee, sagt, das ist eine Meerenge zwischen England und Frankreich. Ich sag, wo weißt du immer alles? Sind ich hier jeden Abend auf die Volkshochschule. Hab ich so, hör mal, kennst du aber den Schimanski? Sagt er, nee, wer ist das? Sag, das ist der Mann, der jeden Abend nach deiner Frau geht, wenn du auf der Volkshochschule bist. Nee, da ist schon was los. Also bei uns im Dorf auf der einen Seite, da wohnt das voll ein Schwartlappen. Wir sahen immer Kalbacken, die wollte immer ganz hoch hinaus. Die wollte meinen Namen mit 6 richtig im Lotto. Was hat sie? 6 richtig vom Otto. Ja, ich glaube, das sind 5 mit Zusatzzahl. Der eine sieht so vertippt aus. Zu mir, sagt sie immer, ich wäre so dösig, ich wüsste den Unterschied nicht zwischen Ochs und Stier. Ich sag, das weiß ich. Der Ochse heißt Ochse, weil der arbeitet der Ochse. Sitzt so, der Stier, ich sag, der Stier ist ein Playboy unter den Rindviechern. Sagt der Stier, der kann Vater werden, der Ochse, aber nur Onkel. Der hat immer neue Ideen, sagt sie, ihr Onkel, das wäre ein Genie. Ich sag, wieso? Sagt sie, der hat einen Igel mit einem Band vor mir kreuzt, hätte 120 Meter Stacheldraht rausgemacht, hier. Sagt, das ist noch gar nichts, sag. Das ist noch gar nichts, sag. Ich habe einen Onkel, der hat einen Lastwagen mit einer Lokomotive gekreuzt, der hat so eine Beerdigung. Ich bin einmal mit ihr ausgewiesen, einmal, habe ich gesagt, was willst du essen? Ach, jetzt am liebsten esse ich Omelette, kommt vor die Tür, so Marmeladenpfannekuchen. So eine süße Schmuse. Ich sag, gut, esse ich Badenweiler Marschfleisch. Setze, was ist das da? Ich sag, tata, tata, tata. Hab ich gesagt, ja, Ober, einmal Kotelett. Sagt er, haben wir nicht. Ich sag, haben sie Schnitzel. Sagt er, haben wir nicht. Ich sag, haben sie Eisbein. Sagt er, haben wir nicht. Ich sag, haben sie Asthma. Sagt er, ich will mal nachfragen. Dann kam der Ober vorbei mit dem Teller. Ich sage, Ober, der Teller hat ja einen Sprung. Sie hat, das ist kein Sprung, das ist das Würstchen. Dann wollte ich so Schischlack haben. Der Schuschlik, Fleisch auf Draht, so ein Stückchen. Das schmeckt gut. Ein Stückchen Fleisch, 2 Stückchen Zwiebel, dann kommt Igelbausteine, Erde, so ein Stück. Nee, Leber. Dann kommen die Notstandsgesetze, eine Lücke, noch ein Minister, fängt das ganz von vorne an. Nee. Ich habe mir ja so ungerecht Gulasch mit Spaghetti bestellt. Nee, mit den Sausernudeln. Die sause mir immer aus der Gabel, wenn ich sie essen will. Ich wollte schon anfangen zu essen, kommt der Hund des Hauses, so ein Köter, so ein Pfiffi, so ein Kabenzmann. Das musste ein Bulldozer gewesen sein, der war bestimmt als junger Hund mal für die Wand gelaufen. So. Ich glaube, der kam von der Schluckimpfung. So. Der sah Stinkeling-Beef, der instinktiv auf den Tisch. Ich hatte Angst zu essen. Und er sieftete aus den Lefzen? Nee, er seiberte aus den Schnäufzen. Der war kletschnass am Ballig, der Hund. Kommt der Ober und sagt, Sie können ruhig essen. Der Hund hat nur seine Schüssel wiedererkannt. Ja, eigentlich wollte ich ja immer Philosoph werden, aber wir hatten schon eine Familie, der sucht so viel. Oder Politiker. Politiker ist noch besser. Wenn du Politiker bist und Bundespräsident, hast du eine Weltnetzkarte, da kannst du überall hinfahren. Kostet nichts. Der war letztens in Thailand beim König Gummipol. Pumpigol. Bei der Königin Sicherheitsglas. Sikorit, Siriki, Kikrikik, Fräulein Hähnchen, ja. Ja, doch war in Afrika bei den Negern, hatte so schön am Warner Flugplatz noch ein Mikrofon gesprochen. Der Bundespräsident hatte noch Wiedersehen gesagt, ohne abzulesen. Der hat so schön gesprochen, hat er noch gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich jetzt in Afrika gewesen bin, bei den Negers, habt ihr gesehen, wie so die Negers den ganzen Tag da rumlaufen, in der Hitze. Und kein Coca-Cola, das ist aber scheiße. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich jetzt in Thailand gewesen bin, Thai heißt Land der Freien. Ich muss ehrlich sagen, ich habe alles ganz schön frei gesehen. Und die Mädchen hatten so schöne Brüste, nicht wahr, Wilhelmine? Einmal bin ich sogar in Ostpreußen gewesen. Ich wollte tanzen, bin in ein Tanzcafé zu einem Mädchen hin. Die war bestimmt bei der Firma Birkenwasser. Ja, es war so eine kleine Dralle. Bin ich hin, hab ich gesagt, starren Sie voll, tanzen Sie Jatz mit mir. Sagt sie, nee, nicht tanz Jatz. Nicht. Ich habe M.N. gehen lassen und Jatz tanze ich nicht. Ja, man hat doch immer nur Ärger. Schon in der Schule mein Lehrer, der hatte Gänsehühner und Enten. Nee, der hatte Flügel. Die Hühner hatten Läuse, es waren jückige Hühner. Der Hahn war nie so glücklich, der war älter, ging keine Läuse mehr rein. Oh. Und der Lehrer, der war nervös, der kriegte immer Hormonenspritzen. Nee, Hormone, so lustige Dinge, hier rein. Ja. Eine Spritze ging der bei Tisch und Bänke, wenn keine da war. Der wollte mir unbedingt das Kleine einmal eins beibringen. Ich hätte lieber das Größere gehabt, aber immer auf die kleinen Dummen. Da haken sie auf rum. Sie sagte, pass auf, wir rechnen jetzt, du hast einen Kohlkopf und ich habe einen Kohlkopf. Was ist da zusammen? Habe ich so eine Hilfsschule. War der eingeschnappt, wie im BKS-Schloss. Sagt er zu mir, du Läumel, der konnte immer Lümmel so schlecht sagen. Sagt er, pass auf, du Läumel, jetzt nimmst du mal deinen Kohlkopf fort, was haben wir dann? Ich sage, Herr Lehrer, da stehen Sie mit Ihrem Kappes allein. Nee, wie mein Bruder, der hatte letztens silberne Hochzeit, nicht ganz silber, versilbert, Alpaka, 90er Auflage. Ja, der war 23 Jahre verheiratet, der musste feiern. Wir haben uns jetzt wir haben uns eine Geige geliehen, wir sind zur Kirche gejöstert, an der Kirche stand der Gesang für einen Hustenreiz. Die standen mit dem Rücken zur Kirche, so standen die da, so, die konnten nicht anders stehen, die Kirche stand falsch. Wie wir ankamen, meine Schwägerin, jetzt wollte sie wie eine Graze Colli, eine Katze Grelli. Nee, sie wollte wie eine Monarchise in die Gassen. Sie glitschte aus dem Gleitsch, so, die rutschte runter beim Raffio, weil die blieb hängen an ihrem Kottepä, am Petekö, am den Unterrock drunter, so ein Apparat. Sauste runter, fiel hinten drauf, die Beine nach oben. Da setzt der Gesang von ein und singt, die Sonne geht auf. Nee, man hat doch immer nur Kummer. Ich wollte damals immer so gern zum Theater. Ich bin hin zum Intriganten, Intendant, ich sag, Herr Vorarbeiter. Er sagt, wer sind Sie? Ich sag, mein Freund, der Rechtsanwalt schickt mich. Ach, sagt er, sind Sie der Herr Lauterbach? Ich sag, oh yes, okay. Er sagt, Sie wollen ja mitspielen. Ich sag, was spielen Sie? Er sagt, wir spielen gerade Wildschütz. Oh, sag, ich spiele ja am liebsten. Ich sag, was soll ich machen? Er sagt, wir können noch ein Wildschwein gebrauchen. Ich habe zum Schluss ein Wildschwein gespielt. Also das war einmalig. Der Intendant hat zu mir gesagt, Herr Lauterbach, wir haben schon kleine Schweine und große Schweine gehabt. Und so eine Sau wie Sie noch nicht. Er sagt, Sie sind überhaupt nicht zu bezahlen. Wir haben auch kein Geld gegeben. Sie haben mir die Hand gerückt, mitten ins Gesicht. Und da ist ja immer das... Ist doch immer dasselbe. In den blutrünstigen Ritteropern. Der Ritter ist wegkämpfen, kommt zurück, sieht seine Frau mit einem anderen Ritter im Schlossgarten, zieht das Schwert, sticht den Nebenbuhler in den Körperbalch, dann fällt er auf die Bühne um und dann singt er erst, ich sterbe. Und sie singen, er stirbt. Der Alte singt, er stirbt. Jetzt singen die alle drei. Er stirbt. Die singen eine halbe Stunde lang, er stirbt. Keiner holt den Arzt. Ist nicht schön. Nee, da habe ich mal eine Oper gesehen. Die Oper, die ist viel schöner, die heißt Die Ehre. Ja, Die Ehre. Der Dirigent kommt, gibt den Einsatz zur Ouvertüre. Das ist eine Oper von hinten mit, da weißt du nicht, wohin damit. Und dann auf einmal. Dann geht der Vorhang auf. Der Ritter erscheint auf der, nicht auf der Tanzfläche, ist doch ein Rittersaal. Er hebt sich aus dem Lehnstuhl und singt die große Eröffnungsarie. Schaut her, ich bin es. Ich bin der Ritter Kunz von Schreckenstein. Ich bin immer, ich bin immer, ich bin im Ahnensaal so ganz allein. Ich bin der Ritter Kunz von Schreckenstein. Im Ahnensaal so ganz allein, im Ahnensaal so ganz allein. Im Ahnensaal so ganz allein. Der dolle Hund, das sieht man doch. Ach nein, nicht zu kämpfen. Nicht zu streiten, nicht zu kämpfen, nicht zu streiten. Früher wollten die Ritter alles kaputt schlagen. Da kranken wir heute noch dran wegen der Schlägerei von früher. Doch nein, wen höre ich da? Ich höre Scharitte. Wer kann es sein zu dieser späten Abendstunde im Ahnensaal? Ich höre es am Gang. Es ist mein Kind, mein Töchterlein. Der Alte kann hören, wenn eine Tochter kommt. Die tritt links fies fester auf. Jetzt kommt die von schräg nach links auf die Bühne. Mein Kind, sagt deinem Vater, was führe dich hier in dieser späten Stunde? Oh, mein Vater, ich auch. Das war eine hochdramatische Kultursaufnistik. Oh, sage mir, mein Kind, was willst du ja? Oh, Vater, schwere Sorgen bedrücken mein Herz. Schwere Sorgen bedrücken dein Herz? Ja, ja, ja, ja. Also, wenn die Tochter kommt, hat Sorgen, ist was los. Ich sage mir, die Sorgen, ich will es wissen. Oh nein, ich kann es dir nicht sagen, oh nein. Du musst gestehen, nee, doch, jetzt. Ja, Ballett, wenn Ballett rauskommt, hebt das rechte Bein, ist Zeichen der Trauer, so. Links Zeichen der Freude, und wenn sie beide Beine heben, links am Hintern. Jetzt kommt noch der ganze Chor, das ganze Gesindel kommt jetzt auch von aller Seite. Dann übersingen wir. Hürdenschrei, was geht dich vor der Vater und die Tochter im Ahnensaal? Sie muss gestehen, was hat sie wohl? Ich weiß es nicht. Sie muss gestehen, sie muss. Wenn sie muss, lass sie gehen. Ich sage mir, von Leuten, was du hast. Oh, sage mir, welcher Kummer drückt dein Herz? Oh nein, ich kann es dir nicht sagen, oh nein. Du musst gestehen. Nee, doch, Ballett. Sie muss gestehen, was hat sie wohl? Wir von Leuten, was du hast, ich will es wissen. So sei es drum, ich will es sagen, oh Vater. Man hat mir die Ehre geraubt, der Alf fällt vom Stuhl. Wie man hat meine Tochter die Ehre geraubt, wer war es gewesen? Oh, sag mir den Ritter, jetzt singt der Chor. Sie muss gestehen, was hat er wohl, der Vater kommt. Ich will den Namen, den Namen. Oh nein, ich kann es dir nicht sagen. Oh nein, sie muss gestehen, Ballett, sie muss gestehen. Ich will den Namen des Ritters haben. So sei es drum, ich will es sagen. Oh ja, so will ich es denn sagen, oh Vater. Es war der Ritter von Mümmelmann, Herr Hasen. Aufs Pferd, mein Sohn, und hole mir den Ritter. Der Sohn setzt sich aufs Pferd und reitet weg. Auf der Bühne singen sie jetzt Finale. Kann jeder singen, was er will. Bloß wenn der Dirigent so kommt, per der Formate. Müssen sich treffen. Der Ritter, was rette, das er nie gedacht hat. Auf einmal singt der Alte. Ach, Ruhmsal, ich höre Taruf gehoppelt. Er Huf getreten, getanzt. Zwei Pferde rauf, Pferde in der Garage, Benzin und rauf. Hast du ihn geholt, mein Sohn? Hast du den Ritter geholt? Ja, mein Vater ist der, hier meine Schwester, hier genau. Ach ja, er ist. Sei ruhig, sei der Alte, du bist nicht dran. Gestehe, Ritter, hast du meinem Töchterlein die Ehre geraubt? Von den Leuten sagt mir, warst du es? Und kommt der Ritter vor. Herr Ritter, ich muss gestehen, meine Tochter hat die Ehre nicht mehr gehabt.